people. Hallo Leute. Do you know that there are actually 6 parts that all must be there for the new covenant? Wisst ihr, dass es eigentlich 6 Teile gibt, die alle vorhanden sein müssen für den neuen Bund? In the life of Jesus. Im Leben von Jesus. But we're just gonna take 3 of those out. Aber wir werden jetzt nur 3 davon herausnehmen. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because I love Karen. Weil ich Karen liebe. Karen is the best. Karen ist die Beste. She wanted me to talk about these 3. Und sie wollte, dass ich über diese 3 spreche. Yes, ma'am. Ja, ma'am. I will talk about 3. Ich werde über 3 Aspekte sprechen. You know, if you really take the whole package, wenn du tatsächlich das ganze Paket nimmst, Jesus had to be born. Musste Jesus zuerst geboren werden. If he would not have been born supernaturally of a virgin, wenn er nicht übernatürlich von einer Jungfrau geboren worden wäre, could be no new covenant. Gäbe es keinen neuen Bund. He had to be born by the Spirit of God. Er musste durch den Geist Gottes geboren werden. He did not have a sinful nature. So dass er keine sündige Natur hatte. But he had a normal human nature. Doch er hatte auch eine normale menschliche Natur. He had to live. That's the second part. Er musste leben, das ist der zweite Teil. Because as he lived, he overcame sin as a human being. Denn als er lebte, überwand er die Sünde als Mensch. The Bible says he was tempted in everything as we were. Die Bibel sagt, dass er in allem versucht wurde wie wir. That's Hebrews chapter 4. Das steht in Hebräer 4. Therefore, he's now a great high priest. He can understand that. Deshalb ist er jetzt ein großer hoher Priester, der uns verstehen kann. Tempted, but he never sinned. Er wurde versucht, aber er hat nie gesündigt. That's another important part. Das ist ein weiterer wichtiger Teil. Then, of course, he had to die. Dann musste er natürlich sterben. Without the Lamb of God dying, there will be no new covenant. Wenn das Lamm Gottes nicht gestorben wäre, gäbe es keinen neuen Bund. He died, something else had to happen. Ja, doch nachdem er starb, musste noch etwas anderes geschehen. He had to go down to the depth of the earth. Er musste hinabsteigen in die Tiefen der Erde. I like to call this the burial. Ich nenne dies gern das Begräbnis. Because he was only buried physically, his body, but his spirit went down into Hades. Denn er wurde nur körperlich begraben, punktuell, doch sein Geist ging hinab in den Hades. Which is a very important part of the whole new covenant package. Das ist ein sehr wichtiger Teil des Gesamtpakets des neuen Bundes. You know why? Weißt du warum? When he was in Hades, he took the keys to hell and death. Denn als er im Hades war, nahm er die Schlüssel zu Hölle und zum Tod mit. Then he had to be resurrected. Dann musste er auferweckt werden. If he would have not been resurrected, how could he have gone to heaven with his blood? Wenn er nicht auferweckt worden wäre, wie hätte er mit seinem Blut in den Himmel gehen können? Of course, he had to then go to heaven and bring his perfect blood there. Und natürlich musste er dann in den Himmel gehen und sein perfektes Blut dorthin bringen. You see the 6 important parts. Jetzt siehst du also die 6 wichtigen Teile. Let's talk about death, resurrection and the ascension. Sprechen wir nun über Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. You know, the first thing I want you to understand is, das erste, was du verstehen solltest, ist, at the cross an exchange happened. Dass am Kreuz ein Tausch stattfand. Always remember that. Merk dir das für immer. We could talk a lot about this. Wir könnten viel darüber reden. You know that Jesus carried our sickness on the cross, and now we can have health. Dass Jesus unsere Krankheit ans Kreuz getragen hat und wir nun Gesundheit haben können. Jesus took our sin to the cross, so we could have his perfect righteous nature. Jesus trug unsere Sünde ans Kreuz, damit wir seine vollkommene gerechte Natur haben. I think one of my favorite parts of the exchange. Ich glaube, einer meiner Lieblingsteile dieses Tausches is the shame. Ist die Scham. Look at this. Schau. You know, when I hear Christians say to me, wenn ich höre, wie Christen zu mir sagen, ah, I feel so ashamed. Ah, ich schäme mich so. My first response is always, Christians don't have shame. Ist meine erste Antwort immer, Christen haben keine Scham. How can you be Christian, be self-aware, you're supposed to be Christ? Wie kann sich ein Christ seines Selbstbewusst sein? Du solltest dir Christus bewusst sein. Look. Schau. Let's imagine. Stell dir vor. That you are in your house. Dass du in deinem Haus bist. And you believe that nobody is there, just you alone. Und du glaubst, dass niemand da ist, nur du alleine. Doors are locked. Die Türen sind verschlossen. Curtains are closed. Die Vorhänge sind zugezogen. You're the only person in the house. Du bist die einzige Person im Haus. You're like me. If you're home alone, you feel free. Wenn du wie ich bist, fühlst du dich frei, wenn du allein zu Hause bist. You take your shower. Du gehst duschen. You walk out of the shower, get dried off. Du kommst aus der Dusche heraus, trocknest dich ab. You walk naked to your bedroom. Du gehst nackt in dein Schlafzimmer. And you, whatever, you're free. Dann tust du was auch immer, du bist frei. What happens when you walk out of your bathroom? Was passiert, wenn du aus deinem Badezimmer kommst? Naked. Nackt. And you find me standing there. Und mich dort stehen siehst? Or him. Oder Daniel? What's your first reaction? Was ist deine erste Reaktion? If you're a woman, you first scream and then do this. Wenn du eine Frau bist, schreist du zuerst und tust dann das. Nobody has to teach you anything. You will naturally cover your shame. Niemand muss dir das beibringen. Natürlich wirst du deine Scham bedecken. It's a natural reaction. Es ist eine natürliche Reaktion. I don't like the crucifixes because they show Jesus the way he was never on the cross. Ich mag die Kruzifixe nicht, weil sie Jesus so zeigen, wie er nie am Kreuz war. Because Jesus has this beautiful loin cloth around him. Denn Jesus hat dieses schöne Leinentuch um sich herum. The truth is Jesus was on the cross naked. Die Wahrheit ist, dass Jesus am Kreuz nackt war. One hand nailed here, the other hand nailed there. Eine Hand war hier angenagelt, die andere Hand dort. Stell dir vor, deine beiden Hände waren so an das Kreuz genagelt. Naked. Nackt. Thousands of people walking by looking at you. Tausende Menschen gehen vorbei und schauen dich an. You can't do this because your hands are nailed to the cross. Du kannst nicht das machen, weil deine Hände ans Kreuz genagelt sind. I love that exchange. Ich liebe diesen Austausch. Jesus took my shame, that I never again have to live by shame. Jesus nahm meine Scham, damit ich nie wieder mit Scham leben muss. That's a beautiful part. Das ist ein wunderschöner Teil. Through the death of Jesus, an incredible exchange happened. Durch den Tod von Jesus fand ein unvorstellbarer Austausch statt. I'll talk about another aspect that very few people talk about. Doch ich möchte über einen anderen Aspekt reden, den nur sehr wenige Menschen ansprechen. Did you know that Jesus didn't hang on the cross alone? Weißt du, dass Jesus nicht alleine am Kreuz hing? You know that, don't you? Du weißt das, oder nicht? I'm not talking about the guy who hung on the right on the left. Ich spreche nicht von den Männern, die rechts und links hingen. I'm talking about the very cross of Jesus. Ich spreche über das Kreuz von Jesus selbst. Let's see my video making now. Mal sehen, ob mein Videoproduzent das weiß. Edson, that Jesus was not on the cross alone. Weißt du, Edson, dass Jesus nicht alleine an diesem Kreuz war? You know what the Bible says? Weißt du, was die Bibel sagt? We were crucified with Christ. Wir wurden mit Christus gekreuzigt. Mit Christus. Look at one of the most powerful verses if you could only grasp it and apply. Schau dir einen der kraftvollsten Verse an, wenn du das nur begreifen und anwenden könntest. I have been crucified with Christ. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. I who live. Nun lebe nicht mehr ich, Christ who lives in my... sondern Christus lebt in mir. If I now live by the, in the flesh, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, by faith. Lebe ich durch Glauben. Faith in the Son of God who loved me. Durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebt. Scripture is hanging right in front of my eyes at my desk. Every day to see. Diese Bibelstelle hängt direkt vor meinen Augen über meinem Schreibtisch, wo ich sie jeden Tag sehe. So think about it. Denk einmal darüber nach. When we look at the cross, we usually see Jesus there. Wenn wir auf das Kreuz schauen, sehen wir dort normalerweise Jesus. Time to see yourself at this cross. Es ist an der Zeit, dass du dich selbst an diesem Kreuz siehst. Did not hang alone in the cross. Jesus hing nicht alleine am Kreuz. I was there with him. Ich war mit ihm dort. If you're a Christian, you were there with him. Wenn du ein Christ bist, warst du dort mit ihm. Daniel was at that cross dying. Daniel war auch an diesem Kreuz und starb. Do you know, and here's what I want you to understand. Ich möchte, dass du Folgendes verstehst. In the spiritual world, there is no time. In der geistlichen Welt gibt es keine Zeit. Very simple. Es ist ganz einfach. The spiritual world is God's world. Denn die geistliche Welt ist Gottes Welt. And God is eternal. Und Gott ist ewig. Tell me when eternity started. Sag mir, wann die Ewigkeit begonnen hat. Or tell me when eternity is half gone. Oder sag mir, wann die Hälfte der Ewigkeit vorbei ist. Or tell me when eternity is almost coming to an end. Oder sag mir, wann die Ewigkeit fast zum Ende gekommen ist. Pois é, as they say in Portuguese. Pois é, wie man auf Portugiesisch sagt. Eternity is timeless. Siehst du, die Ewigkeit ist zeitlos. No beginning, no middle, no end. Kein Anfang, keine Mitte, kein Ende. Therefore the Bible can say, I have been crucified with him. When he was on the cross, I was there too. Deshalb kann die Bibel sagen, ich wurde gekreuzigt, als er am Kreuz hing, war ich auch dort. So many people look at the cross and only takes the exchange. So viele Menschen schauen auf das Kreuz und sie nehmen nur den Tausch. Wonderful. Wunderbar. You're supposed to do that. That's part of Christian life. Du solltest das tun. Er ist Teil des christlichen Lebens. Appropriating faith, you're supposed to grab everything the cross did for you. Durch nehmenden Glauben sollst du alles ergreifen, was das Kreuz für dich getan hat. My dear friend. Aber mein lieber Freund. You have to, in your heart, believe. Du musst in deinem Herzen auch glauben. See yourself also hanging at that cross. Und dich selbst an diesem Kreuz hängen sehen. You know why? Weißt du warum? Because how can you ever live the life of Christ if he first hasn't died the death of Christ? Denn wie kannst du jemals das Leben Christi leben, wenn du nicht zuerst den Tod Christi gestorben bist? You see, Paul makes it so clear. Paulus macht das so deutlich. I have been crucified not for Christ, but Christ. Ich wurde gekreuzigt nicht für Christus, sondern mit Christus. And it's this identification. Die Bibel nennt dies Identifikation. I was identified in Christ's death. Ich wurde mit dem Tod Christi identifiziert. You know, I don't think we can do this in just one video. Weißt du, ich denke, wir können das nicht in nur einem Video machen. Here's what I'm going to do. Ich werde Folgendes tun. I'm going to finish this video and then we'll do another one. Ich werde dieses Video beenden und dann machen wir ein weiteres. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.